Ich war kein Antisemit im Sinne des Radau-Antisemitismus. Die Anklage hat behauptet, alle Angeklagten, also auch ich, hätten gerufen, Deutschland erwache, Juda verrecke. Ich erkläre unter meinem Eid, niemals habe ich einen solchen oder auch nur ähnlichen Ruf ausgestoßen. Ich war auch kein Antisemit im Sinne der radikalen Theorien oder Methoden von Theodor Fritsch bis Julius Streicher. Die Anklage sagte, selbst der angeklagte Streicher, der Hauptjudenhetzer aller Zeiten, hätte kaum Fritsche übertreffen können in Bezug auf Verleumdungen gegen die Juden. Hiergegen protestiere ich, das glaube ich nicht verdient zu haben. Niemals habe ich Propaganda getrieben mit Ritualmorden, mit Kabbala oder mit den sogenannten Geheimnissen der Weisen von Zion, die ich zu jeder Zeit meines Lebens für Machwerke einer primitiven Agitation gehalten habe. Ich und meine Mitarbeiter in Presse und Rundfunk haben wohl ohne Ausnahme den Stürmer radikal abgelehnt. Ich selbst habe ihn in 13 Jahren einer regelmäßigen Presseübersicht im Rundfunk nie zitiert. Ich wollte den Stürmer verbieten, nicht nur, weil der einfache, wörtliche Abdruck einer Seite des Stürmer die wirkungsvollste antideutsche Propaganda war, die es jemals gegeben hat. Ich wollte den Stürmer verbieten, einfach aus Gründen des guten Geschmacks.